Radio Wissen. Die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von Bayern 2. Die Kläranlage in Weißenburg. Grautrübes Wasser schießt von zwei Seiten aus großen Rohren in einen oben offenen Kanal. Hier am Rand des Klärwerks riecht es muffig, aber zumindest nicht faulig. Das Wasser am Zulauf zur Kläranlage kommt quasi frisch hier an. Mit allem, was es mit sich trägt, beschreibt Abwassermeister Friedel Immig. Von gehäckselten Klobürsten über Putzlappen, langen Unterhosen, kurzen Unterhosen, Strumpfhosen etc. kriegen sie alles durch die Kloschüssel. Und grundgenommen kommt auch alles irgendwie mal an. Selbst Feuerlöscher kamen hier schon angeschwommen. Von diesem teilweise außergewöhnlichen Unrat abgesehen, steckt aber auch all das im Abwasser, was ganz alltäglich in unseren Abflüssen landet. Menschliche Ausscheidungen aus der Toilette, Essensreste aus den Spülbecken und Spülmaschinen, Zahnpasta und Seifenreste, Waschmittel und Schmutz aus der Waschmaschine und. Der Klärmeister unterscheidet grundsätzlich drei Kategorien von Schmutz. Das Abwasser enthält Feststoffe, enthält echt gelöste Stoffe, die keine Trübung hervorrufen, und natürlich halbgelöstes, jede Menge, das diese Einfärbung des Abwassers hervorruft. Damit aus der trüben Brühe wieder klares und sauberes Wasser wird, durchläuft das Abwasser in konventionellen Kläranlagen in der Regel drei Stufen. Eine mechanische, eine biologische und eine chemische Reinigungsstufe. Während man sich in der mechanischen Reinigung die Gesetze der Physik zunutze macht und etwa schwere Stoffe absinken und leichte aufschwimmen lässt, reinigen in der biologischen Stufe Mikroorganismen das Wasser, fressen den Schmutz quasi heraus. In der chemischen Reinigungsstufe werden Stoffe chemisch gefällt oder gebunden, also durch chemische Reaktionen aus der Schmutzwasserlösung ausgeschieden. Zuallererst müssen die groben Feststoffe aus dem Wasser geholt werden. Vor dem eigentlichen Reinigungsvorgang passiert das Wasser in Weißenburg deshalb einen großen Siebrechen. Wie ein großes, zerlöchertes Laufband aus Blech dreht sich der Rechen durch die Brühe und befördert den groben Schmutz aus dem Wasser. Wattestäbchen, Klopapierreste, Hygieneeinlagen oder mit anderen Worten Müll. Vom Rechen aus fällt der in einen großen Müllcontainer und wird entsorgt. Rund ein Zehntel der Gesamtverschmutzung macht dieser Abfall aus faserigen Stoffen in Weißenburg aus, schätzt Friedel Immig. Was gleichzeitig bedeutet, sauber ist hier noch gar nichts. Die nächste Station ist deshalb ein etwa 30 Meter langes Betonbecken, das aus mehreren Bahnen besteht. Fast als würde es kochen, blubbert und sprudelt das Schmutzwasser im sogenannten Sandfang. Da wir hier in Weißenburg ein Mischsystem betreiben, das heißt Schmutzwasser und Regenwasser fließen gemeinsam in einem Kanal der Kläranlage zu, gelangen natürlich auch gewisse Mengen an Sand, an Streugut im Winter, Split und so weiter zur Kläranlage. Dieser Sand muss vorher aus dem System entfernt werden. Dazu betreiben wir einen belüfteten Langsandfang, an dessen Boden Luft eingebracht wird und die aufsteigenden Luftblasen das Wasser in eine schraubenförmige Drehbewegung versetzen, sodass es zu einer Reduzierung der Fließgeschwindigkeit kommt. Dabei sinken Sandkörner bis zu einer Korngröße von 0,3 mm auf dem Boden ab und werden mit einer Rollmaschine aus dem System entfernt. Wie ein Unterwasserschneepflug schiebt diese Rollmaschine den abgesetzten Sand am Grund des Beckens regelmäßig zusammen und dann in einen Trichter. Das Material, das hier zusammenkommt, kann beispielsweise im Straßenbau oder als Streugut wiederverwendet werden. Gleichzeitig schwimmen auf der Wasseroberfläche Öl und andere fettige Bestandteile auf. Die landen von hier aus in den großen Faultürmen zur Gasproduktion. Bis hierhin ist alles recht schnell gegangen. Im nächsten Becken spielt nun Zeit die entscheidende Rolle. Im sogenannten Vorklärbecken der eigentlichen mechanischen Stufe bekommt das schmutzige Wasser mehr Platz. Es fließt sehr viel langsamer. Klärmeister Friedel Immig. augenscheinlich meint man, das Wasser steht, aber wir haben eine Rissgeschwindigkeit, die dafür sorgt, dass circa 2 Stunden später das einfließende Wasser den Ablauf der Vorklärung verlässt. Während dieser Aufenthaltszeit sedimentiert natürlich alles, was schwerer ist wie Wasser, und das, was leichter als Wasser ist, schwimmt auf. Und das können wir hier auch sehen. Ölige Schlieren und ein Teppich aus fettigem Schmodder treiben auf der Wasseroberfläche, während sich unten am Grund schwerer Schmutz ablagert. Im Grunde wie in einer Pfütze oder einem stehengelassenen Eimer mit Putzwasser. Wenn das Wasser diese mechanische Reinigung durchlaufen hat, sind gut 2/3 der Verschmutzungen durch das Absetzen entfernt. In den Anfängen der Abwasserreinigung und mancherorts bis in die 1960er Jahre hinein war hier Schluss. Allerdings sieht das Wasser noch immer recht brühig und jauchig aus. Es ist noch voller organischer Stoffe, Kohlenstoffverbindungen, Stickstoff, Eiweiße und auch immer noch Fette. Stoffe, die aus dem Abwasser entfernt werden müssen. Und diese Aufgabe übernehmen die Mikroorganismen, sagt der Chemiker Professor Eberhard Aust vom Lehrstuhl für angewandte Chemie an der Technischen Hochschule Nürnberg. Denn jetzt folgt die zweite, die biologische Reinigungsstufe. Mit der biologischen Stufe kommen Bakterien im Wesentlichen zum Einsatz. Die brauchen Luft, die brauchen bestimmte Nährstoffe, die aber im Wasser vorhanden sind im Allgemeinen, bauen die Kohlenstoffverbindungen ab. Dann gibt es Spezialistenbakterien, die können sozusagen, während der Kohlenstoff abgebaut wird, auch Stickstoffverbindungen, die im Wasser sind, umwandeln. Das heißt, normalerweise werden Stickstoffverbindungen oxidiert zum Nitrat. Das natürlich auch nicht im Wasser bleiben soll. Aber kein Problem. Und dann gibt es noch ein Verfahren, das wieder andere Mikroorganismen übernehmen, die das Nitrat dann unschädlich machen und zum normalen Stickstoff, der auch in der Luft hervorkommt, dann abbauen. Wie in einem großen Betrieb arbeiten verschiedene Mikroorganismen in der biologischen Abwasserreinigung quasi Hand in Hand. Es gibt Spezialisten, die nur ganz bestimmte Dinge können, und robuste Arbeiter, die an vielen Stellen mit anpacken. Das sind eigentlich Keime, die sowieso schon in der Umwelt da sind, auch in den Gewässern schon da sind. Aber wenn sie da in der Kläranlage gute Lebensbedingungen finden, weil sie entsprechend mit dem Substrat versorgt werden, mit Nährstoffen und so weiter, dann können die sich da sehr stark ansiedeln. Klärwärter wie Friedel Immig in Weißenburg müssen also ihren Mikroorganismen perfekte Bedingungen bieten, ihnen ein 3-Sterne-Menü in Wohlfühlatmosphäre servieren. In der Praxis sieht das dann so aus. Auf der flachen Oberseite eines großen runden Turms dreht sich ein Wassersprinkler um die eigene Achse und übergießt grün bemooste Steine mit dem zu klärenden Wasser. Tropfkörper nennt sich die Anlage. Und die rund 1600 Kubikmeter Steine sind in dieser Reinigungsstufe der entscheidende Schlüssel. Sie beherbergen die Mikroorganismen, die der Sprinkler kontinuierlich mit Nährstofflösung, also dem vorgereinigten Abwasser, versorgt. Es handelt sich hierbei um Lavagestein. Und dieses Lavagestein hat eine spezifische Oberfläche von ca. 100 Quadratmeter pro einem Gramm. Das Wasser tropft und diffundiert nun durch diesen Tropfkörper, wobei sich an der Lavaschlacke Mikroorganismen ansiedeln, die beim Durchtropfungsvorgang die Inhaltsstoffe aus dem Abwasser als Nährstoffe aufnehmen. Und am Auslauf dieses Tropfkörpers kommt ein fast nährstofffreies Abwasser an. Von Becken zu Becken ist das Wasser bis hierhin immer klarer geworden. Inzwischen sieht es mit bloßem Auge tatsächlich sauber aus. Aber fast nährstofffrei ist noch nicht sauber genug. Und wie viel es für die Mikroorganismen tatsächlich noch zu fressen gibt, zeigt sich im sogenannten Belebungsbecken. Braun und dunkel schäumt es hier. Dicke Flocken wirbeln durch das Wasser, das gerade noch so klar aus dem Tropfkörper gelaufen ist. Der Klärmeister ist zufrieden. Und diese schöne Braunfärbung, die wir jetzt hier sehen, an was erinnert sie die denn? Ich würde sagen, an guten Stuhlgang, weil so sollte die Farbe sein. So sollte die Farbe sein. Die braunen Flocken sind vollgefressene Mikroorganismen, die sich über die Verdauungsreste aus dem Tropfkörper hermachen. Damit sie bei bester Laune und bestem Appetit bleiben, wird ständig Sauerstoff in das Becken geblasen, sodass es schäumt. Und wenn wir jetzt hier stehen an unserem Belebungsbecken und schauen uns diese schöne hellbraune Farbe an und das Bewegungsbild unserer Mikroorganismen müssen wir feststellen, die Biologie ist gesund. Einen Lebensraum, Sauerstoff und eben die Nährstoffe muss die Kläranlage ihren Mikroorganismen zur Verfügung stellen, damit die ihre Arbeit machen. Oder mit anderen Worten, mit zu sauberem Wasser kommt die Kläranlage nicht klar. Nach der biologischen Reinigung ist das Weißenburger Wasser fast schon bereit, die Kläranlage wieder zu verlassen. Es enthält aber noch zu viel Phosphat, das nicht in die Flüsse geraten soll, weil es zu einer Überdüngung führen würde. Im Ablaufbereich der Belebtschlammanlage wird dem Wasser deshalb noch ein Aluminium-Eisen-Gemisch zugegeben, das chemisch mit dem gelösten Phosphat im Wasser reagiert. Die chemische Stufe also. Für das Auge unsichtbar bilden sich Verbindungen, kleine Kristalle, die sich absetzen. Und die werden dann mit dem Schlamm entfernt. Vieles, was die Kläranlage systematisch macht, würde in der Natur genauso passieren. Nur langsamer. Schmutz würde sich ebenfalls am Boden ansammeln, Fett oben aufschwimmen. Mikroorganismen würden sich auf die Nährstoffe stürzen und sie allmählich zersetzen. Experten sprechen hier von der Selbstreinigungskraft der Gewässer. Tatsächlich waren sogenannte Rieselfelder in den Anfängen der Wasserreinigung, vor allem in Norddeutschland, aber durchaus das Mittel der Wahl. Große, freie Flächen werden einfach überschwemmt. Chemiker Eberhard Aust: Da brauchen Sie aber große Flächen einerseits dazu. Und Sie müssen sich vorstellen, dass das natürlich dann eine gewisse Geruchsbelästigung ist, weil dieses Abwasser erstmal so aufgetragen wird auf die Bodenoberfläche und dann auch weggetragen wird. Trotzdem, es müssen nicht immer gleich mehrstufige Großkläranlagen gebaut werden, um unser Abwasser zu reinigen. Insbesondere bei kleinen Gemeinden oder Siedlungen kann auch eine sogenannte Pflanzenkläranlage genügen. Dort wird die natureigene Selbstreinigungskraft quasi im kleinen Maßstab optimiert. Es ist wie ein großes Beet, das ist jetzt vielleicht mit Betonumrandungen eingemauert. Da wird also Substrat aufgebracht, da werden Pflanzen reingesetzt, im Wesentlichen Schilfpflanzen. So, und diese Schilfpflanzen brauchen natürlich Nährstoffe. Sie brauchen Stickstoff, sie brauchen Phosphor. Und sie werden jetzt sozusagen versorgt mit dem Abwasser, das jetzt dort eingeleitet wird mit diesen Nährstoffen. Die Pflanzen selber brauchen jetzt zwar keine organischen Stoffe, die auch im Abwasser drin sind, aber in diesen Pflanzbeeten wird sich natürlich, wie im Humus auch, sagen wir so, eine Flora, Fauna ansiedeln aus Bakterien, Würmern, Krebschen, was immer da ist, und die werden so die organischen Stoffe verstoffwechseln. Das Wasser versickert ganz langsam und hat vielleicht eine Aufenthaltszeit vielleicht von 2-3 Stunden in diesem Beet. Wenn es unten austritt, ist es schon relativ sauber, nicht vergleichbar mit so einer Hochleistungskläranlage wie jetzt Nürnberg zum Beispiel, aber viele Stoffe sind weg. Stickstoff und Phosphor sind vielleicht zu 70-80% abgebaut. Aber üblicherweise sind solche Pflanzenkläranlagen nur für kleine Kommunen, für kleine Anzahl an Einwohnern geeignet, nicht für wirklich große Kommunen. Die Größe der Kommunen war es auch einst, die eine systematische Abwasserreinigung nötig machte. Es gibt Untersuchungen von damals, wörtlich steht in diesem Bericht drinnen, von 1900 rum, der Fischbestand der Pegnitz ist von Nürnberg bis nach Forchheim vollständig vernichtet. Sagt Harald Bauer von der Nürnberger Stadtentwässerung. Wie auch andere Städte wird Nürnberg zum Ende des 18. Jahrhunderts immer größer. Industriebetriebe siedeln sich an, Menschen ziehen in die Stadt und die hygienischen Zustände spitzen sich zu. Die Menschen leiden an Typhus und Cholera. Erst durch den Bau von unterirdischen Kanälen zur Abwasserbeseitigung bekommt man die Probleme in den Griff. Doch gereinigt wird das Abwasser nicht, nur weggeleitet. Wie schon im Mittelalter landet alles im Fluss. Man hat es ja nicht aus Dummheit gemacht, das Wasser ungereinigt eingeleitet. Man hat ja schon damals gewusst, es gab ja schon Wissenschaft, Biologie, dass die Gewässer mit Verschmutzungen fertig werden können. Nur hat man es noch nie versucht, bis zu welchem Punkt die damit fertig werden können. Aber diesen Punkt hat man mit der Kanalisation eindeutig überschritten. Es gab also ganz gewaltige Verschmutzungen, das kann man sich nicht mehr vorstellen. Im Namen seiner Majestät Prinzregent Luitpold trat daher am 1. Januar 1908 das Wassergesetz für das Königreich Bayern in Kraft. Darin heißt es in den Paragraphen 37 und 38: öffentlichen Gewässern dürfen Flüssigkeiten und andere nicht feste Stoffe, die eine schädliche Veränderung der Eigenschaften des Wassers zur Folge haben, nur mit Erlaubnis der Verwaltungsbehörde zugeführt werden. Die Einführung von festen Stoffen, welche die Eigenschaften des Wassers in schädlicher Weise verändern, ist verboten. Seitdem mussten die Kommunen sich auch um ihr Abwasser kümmern. Und in Nürnberg entstand Bayerns erste Großkläranlage, die damalige Kläranlage Süd, die 1913 in Betrieb ging. Sie bestand aus Rechen, Sandfang und 8 sogenannten Emscherbrunnen. Man hat also ein Loch in die Erde gegraben, das unten aber dicht war, und hat dann da Einbauten gemacht, dass sich in dem Klärbrunnen alles, was schwerer ist als Abwasser, abgesetzt hat. Alles, was leichter ist, also schwebstoffig und Fett, oben aufgeschwommen ist. Beides konnte ziemlich komfortabel abgezogen werden. Zwischendrin ist das saubere Wasser abgeflossen. Die knapp 11 Meter tiefen Brunnen vereinten also im Prinzip die ersten Schritte der heutigen Abwasserreinigung. Es hat dann noch den weiteren Vorteil gehabt, und es war eigentlich der Geniestreich des Emscherbrunnens, dass der entstehende Klärschlamm in dem Brunnen selber ausgefault wurde. Der von dort aus dann auf Schlammtrockenbeeten ausgebracht wurde. Allerdings, schon ein Jahr nach Inbetriebnahme musste deutlich erweitert werden. Zur biologischen Reinigung wurden 1958 in Nürnberg Tropfkörper in Betrieb genommen. Diese großen Türme, wie wir sie in Weißenburg kennengelernt haben. Seitdem hat sich noch mehr geändert. Heute gibt es in Nürnberg 2 große moderne Klärwerke. Und die Entwicklung geht weiter. Also die größte Veränderung eigentlich in der Abwasserreinigung, sagen wir kultureller Art, würde ich sagen, ist eigentlich durch die Energiewende eingetreten. Die Kläranlage oder die Abwasserreinigung nicht nur als Reinigung oder als Erfüllung von Aufreinigungszielen zu sehen, sondern eigentlich als Gesamtprozess. Dabei geht es nicht nur darum, weniger Energie bei der Abwasserreinigung zu verbrauchen, sondern auch darum, Wertstoffe zurückzugewinnen. Zum Beispiel aus der Asche bei der Klärschlammverbrennung, sagt Eberhard Aust. Wenn Sie mal den Kupfergehalt oder Nickelgehalt von diesen Aschen betrachten, das ist ungefähr vergleichbar mit Erzen, die in Afrika oder in Südamerika so aus dem Gebirge gebrochen werden, um da diese Metalle rauszuholen. Das ist vielleicht ein Mengenproblem, dass wir jetzt nicht so die riesigen Tonnagen haben. Wir haben auch keine großen Hüttenwerke mehr in Deutschland, um Kupfer zu gewinnen. Aber es ist immer eine Frage des Preises. Irgendwann lohnt sich doch das. Erste Versuche dazu laufen schon. Auf dem Gelände der Kläranlage in Nürnberg steht seit 2016 eine Pilotanlage, in der Phosphor recycelt werden soll. Getrockneter Klärschlamm wird dafür zu Briketts gepresst und kommt dann in einen großen Hochofen, zeigt Werksleiter Burkhard Hagspiel. Und in diesem Ofen wird bei hohen Temperaturen wird es aufgeschmolzen. Und dann wird dieses Brikett verflüssigt sich von der Oberfläche her. Und in dieser Schmelze, was übrig bleibt, ist sehr viel Phosphor. Das kann man zurückgewinnen. Und wir wollen dann in weiteren Schritten einen Dünger davon erzeugen. Die Vision? Bis zu 60% des deutschen Phosphorbedarfs könnten so einmal aus dem Klärschlamm gedeckt werden. Zurück in Weißenburg. Nach 5 bis 6 Stunden hat das Wasser alle 3 herkömmlichen Reinigungsstufen komplett durchlaufen. Trinkwasser ist es dann zwar nicht, aber es kann nach allen gesetzlichen Bestimmungen in Flüsse geleitet werden. Rund 96% aller organischen Stoffe sind nun aus dem Wasser herausgefiltert. Bei den restlichen 4% spricht man von sogenannten Mikroverunreinigungen. Das können das viel diskutierte Mikroplastik sein oder auch Arzneimittelrückstände. In Weißenburg ist deshalb eine Versuchsanlage an den Start gegangen. Eine 4. Reinigungsstufe, gefördert vom Freistaat Bayern. Martina Hanke von der Stadtentwässerung Weißenburg. Wir hier sind vor allem auf die Arzneimittelstoffe ausgelegt. Wir orientieren uns, also die Schweiz hat seit 2016 verbindliche Vorgaben und die haben hier 12 Indikatorsubstanzen. Es sind Medikamente dabei wie Schmerzmittel, also Diclofenac, Blutdruckmittel und Psychopharmaka. Also das sind so die man jetzt so kennt. Und die sollen hier in der 4. Reinigungsstufe eliminiert werden. Und zwar mit Ozon. Einer Form von Sauerstoff, die chemisch sehr aktiv ist. Und genau diese Aktivität nutzt Klärmeister Friedel Immig, um die verbliebenen Stoffe im Wasser klein zu kriegen. Wir haben hochmolekulare Ausgangsprodukte, also ganz lange Molekülketten, die konventionell von unseren Organismen nicht gespalten werden können. Wir fahren nun mit diesem Abwasser und diesen Inhaltsstoffen in den Ozonreaktor hinein und spalten diese Kette in kleine Bruchstücke. Diese Bruchstücke, so zeigen Studien, können dann wieder von Mikroorganismen abgebaut werden. Zwei sogenannte Absorptionskammern sind für den Abbau dem Ozonreaktor in Weißenburg nachgeschaltet. Eine mit Aktivkohle, eine mit Sand. Darin wird das Wasser zum einen noch einmal mechanisch ganz fein gefiltert, sodass auch Mikroplastik hängen bleiben könnte. Zum anderen kommen hier aber noch einmal spezielle Mikroorganismen zum Zug, die auch die letzten ungewollten Rückstände eliminieren sollen. Ende gut, alles gut? Werden wir für jeden neuen Stoff, den wir durch neue Analysen im Abwasser finden, eine weitere Reinigungsstufe an unsere Kläranlagen anhängen? Einen neuen Baustein auf den nächsten setzen? So wie den Ozonreaktor in Weißenburg? Chemiker Eberhard Aust von der TH Nürnberg ist skeptisch. Das Problem ist, dass diese Oxidation nicht so total abläuft. Das heißt, viele Stoffe werden anoxidiert, werden chemisch verändert und die Produkte, die dabei entstehen, sind nicht per se jetzt ungefährlich unbedingt. Ja, also man weiß jetzt nicht genau, welche Abbauprodukte entstehen denn aus einem Wirkstoff wie Ibuprofen oder irgendeinem Antidepressivum, ja. Also es kann andere hormonelle oder andere physiologische Wirkung haben. Also es ist nicht so ganz ausgeschlossen, dass da nicht auch Produkte rauskommen, die noch unter Umständen bedenklich sind. Der sicherere Weg wäre es, unser Abwasser von vornherein weniger zu verschmutzen. Und dazu können wir alle beitragen. Indem wir keine Medikamente ins Klo kippen, keine unnötig starken Putzmittel benutzen und Chemikalien und Co. ordnungsgemäß entsorgen. Sie hörten Der Kampf um sauberes Wasser. Wie funktionieren Kläranlagen? Von Inga Pflug. Es sprachen Katja Bürkle und Martin Vogt. Ton und Technik Andreas Lucke, Regie Susi Weichselbaumer. Eine Sendung von Radio Wissen.